Bonustrack 1. Nachwort von Linda. Ich sitze hier heute Nacht allein und trinke meinen roten Wein. Denk an die Trauben, an uns zwei und sing ganz leise mein Lied dabei. Götz Wiedmann. Kalle ist tot. Wenn ich ehrlich bin, dann war es mir anfangs egal. Er hat mich kaum beachtet und ich habe ihn nur als Zyniker gekannt. Erst durch Dons Geschichten habe ich Kalles zynische Fassade verstanden. Wenn ich ihn genau betrachte, dann halte ich ihn für einen größeren Idealisten als Don, nur dass sein Idealismus sich eben im Zynismus ausdrückt. Die letzten 3 Monate, die Don in Deutschland verbrachte, hat er mich fast täglich besucht und sich mit einer Flasche Whisky vor meinen Rechner gesetzt, um Kalles Geschichte aufzuschreiben. Manchmal kam Elfie hinzu, um ihn aufzuheitern und zu unterstützen. Die beiden sind schon ein uriges Pärchen. Soweit ich es beurteilen kann, ist alles wahr, auch wenn viele Geschichten miteinander verquickt wurden. Die Dialoge haben sicherlich nicht genau so stattgefunden, aber die Art und Weise, wie Kalle sprach, trifft Don auf den Punkt. Vielleicht ist es keine große Literatur, aber in einem Punkt hat Don recht. Geschichten entstehen nur, wenn sie erzählt werden und sie konservieren das Vergangene. Ich habe von vielen Freunden von Kalle und Don gehört, dass sie froh sind, diese Geschichten zu besitzen, weil ihnen Kalle und Don so erhalten bleiben, denn auch Don ist fort. Nachdem er die Geschichten beendet hatte, ist er mit Elfie nach Goa ausgewandert. Er hat mir einen langen Brief geschickt, in dem er berichtet, dass er mit Elfie eine Strandbar eröffnet hat und seine Hexencocktails mittlerweile in ganz Goa bekannt und beliebt sind. Er schrieb mir, dass er 3 einzigartige Mischungen erfunden hat. Tuvalu Red, Wodka mit Guarana und Cola-Nuss für die Kraft, Jamaica Yellow, Wodka mit Moire Puama und Damiana für die Liebe, Goa Green, Wodka mit Catuaba und La Pajo-Rinde für die Potenz. Diese 3 Getränke, eins für die Kraft, eins für die Liebe und eins für die Potenz, sind die Trinität Don Johns. Er war schon immer ein kleiner Spinner, aber wenn er jetzt in Goa von anderen Verrückten und Elfie umgeben ist, dann ist er im richtigen Ort. Hoffen wir, dass Don in Goa seine bessere Welt gefunden hat. Das Klima für Freaks hat sich geändert. Deutschland liegt unter einer dunklen Wolke und die Stadt gehört uns nicht mehr. Der Stadtpark musste einem Einkaufszentrum mit Schlossfassade weichen, der Bürgerpark einer Mehrzweckhalle für Marianne und Michael Konzerte, im Prinzenpark wurden Lagerfeuer verboten, mehrere Jugendzentren wurden geschlossen, die Leseratte, das Burutini Black und das Disco haben pleite gemacht und sind geschlossen. Ich habe bisher 10 verschiedene Flaschensammler gezählt, die um Mülltonnen konkurrieren. Auch Don hat diesen Wandel gespürt und fühlte sich fremd in der eigenen Stadt. Vielleicht hat er bemerkt, dass er älter wird und nicht immer so weitermachen konnte. Die meisten alten Freaks sind aus diesem Grund unerträgliche Alkoholiker. Tod und Ausstieg sind die Alternativen für Freaks. Tod für Kalle, Ausstieg für Don. Letzte Woche habe ich Nana getroffen. Sie hat Kalle fast täglich im Krankenhaus besucht. Sie hat ein Kind von ihm und, soweit ich gehört habe, hat sie seine Briefmarkensammlung bekommen. Es ist schon merkwürdig, dass ausgerechnet Kalles Leben wie ein schlechter Hollywood-Film mit einem kleinen Happy End endet. Auch Kalles Kind wird bald wild, wuselig und wahnsinnig das Stadtbad verunsichern. Irgendwann wird es im Park sitzen und die Geschichten von Kalle Bass und Don John lesen. Irgendwie ist alles galaktisch.